Deutschlandfunk Kultur Tonart. Wo fängt ein Ding an, Kunst zu sein und wo hört es auf? Eine Antwort auf diese Frage war für Marcel Duchamp zum Beispiel ein Urinal. Auf einen Sockel gestellt und im Museum unter dem Titel Fontäne ausgestellt, eines der radikalsten und lustigsten Beispiele von Konzeptkunst. Duchamp hinterfragte gängige Zuschreibungen, wischte Seh- und Denkgewohnheiten beiseite, machte aus Alltagsgegenständen Kunst und malte der Mona Lisa dafür einen Schnauzbart. Mit seinen Ideen beeinflusste Duchamp, der vor genau 50 Jahren starb, nicht nur die Kunstwelt, sondern später auch die Popmusik von Yoko Ono bis Bryan Ferry. Klaus Walter hat sich nach den Spuren Duchamps im Pop auf die Suche gemacht und ist fündig geworden, unter anderem bei der britischen New Wave Band Ecstasy. Die erklärt uns jetzt hier zu Anfang die Geschichte des Rock'n'Roll in 20 Sekunden. So, let's briefly summarize what we know, shall we? The 50s, the 60s, the 70s, and finally the 80s. Thank you. And good night. Die Band Ecstasy, 1980 auf dem Album Miniatures, A Sequence of 51 Tiny Masterpieces. Eine Kollektion von eben 51 Miniaturen, maximal 60 Sekunden lang. Zusammengestellt vom britischen Musiker Morgan Fisher, inspiriert von Marcel Duchamp. Inspiriert von Marcel Duchamp? Das gilt auch für Brian Eno. 1981 nimmt Eno mit David Byrne My Life in the Bush of Ghosts auf. Das bahnbrechende Album arbeitet mit Found Objects, so steht's auf dem Cover, also mit Fundstücken aus dem Radio, akustische Ready-Mades im Geiste von Duchamp. Stimmen von Disc-Jockeys, Evangelisten, libanesische und ägyptische Sängerinnen. Zur selben Zeit entsteht in New York ein Musikstil, der heute unseren Planeten dominiert. DJs mixen vorgefundene Ready-Mades aus schwarzem Vinyl zu einer neuen Musik. Sie nennen es Hip-Hop. Mittendrin der schwarze Künstler und Musiker Jean-Michel Basquiat. Auch er inspiriert von Marcel Duchamp. Beatbop von Rummel Z, ein Hip-Hop-Gründungsdokument, 1981 produziert von Jean-Michel Basquiat. Nach seinem frühen Tod avanciert Basquiat zu einem der teuersten Künstler der Welt. Aber wenn mal wieder ein Basquiat für 50 Millionen Dollar über den Tisch geht, dann wird garantiert gefragt, ist das Kunst oder kann das weg? Hinter dieser Ignoranz gegenüber dem schwarzen Künstler Basquiat wittert der afroamerikanische Kritiker Greg Tate Rassismus. Almost immediately you'll see an article in the New York Times. Wenn sowas passiert, kommt prompt ein Artikel in der New York Times, der fragt, ist das Gemälde so viel Geld wert? Das ist zum Lachen. Ich meine, 100 Jahre nach Duchamp zu fragen, was ist was wert? Kann er sein Instrument spielen? Ist er überhaupt ein Mensch? Die Idee steht über dem Handwerk. Nach diesem Leitmotiv von Duchamp entsteht in den späten 70ern in Deutschland eine neue Bewegung. Geniale Dilettanten. Frei nach Marcel Duchamp. Diese Westberliner Musikbewegung fragte 1981, kann man was machen, was keine Musik ist? Die Frage bleibt bis heute unbeantwortet. Schrieb Wolfgang Müller als Gründer der Konzeptband Die tödliche Doris, eine Schlüsselfigur der genialen Dilettanten. Bekennende Dilettanten sind auch FSK, freiwillige Selbstkontrolle. Die Münchner Band leiht sich 2012 den Titel eines berühmten Duchamp-Werks für ihr Album. Akt, eine Treppe herabsteigend. Das Gemälde sorgt 1913 für einen Skandalerfolg. 99 Jahre später besinnen sich die Musiker von FSK zurück auf den Rock. Aber eben nicht einfach Rockmusik, wie wir sie kannten, sondern Thomas Meinecke und Michaela Melian von FSK. Das ist kubistische Rockmusik, die wir jetzt machen. Und von da war es kein langer Weg mehr, sich zu überlegen, was hatte der Kubismus in der bildenden Kunst geleistet. Und da war es eben das Gemälde von Marcel Duchamp, Akt, eine Treppe hinabsteigen, das als ein kubistisches Zentralwerk zählt, das dann als Titel dieses nächsten Albums zu nehmen. Dieses Gemälde markiert eigentlich den Übergang vom Kubismus zum Futurismus, weil hier plötzlich die Bewegung reinkommt und der Körper fast als Maschine schon begriffen wird. Und für uns war dann vielleicht auch noch eine lustige Fußnote, dass Marcel Duchamp dann auch nach München kam für 3 Monate und dort eigentlich vom Maler zum Konzeptkünstler wurde und so ein bisschen auch beeinflusst wurde durch die Exponate im Deutschen Museum, dass plötzlich eben diese ganzen Dampfmaschinen und frühen Aeroplane und so weiter eine ganz wichtige Rolle und die technischen Zeichnungen in seinem Werk gespielt haben. Das spiegelt sich in der Aktualisierung unserer Musik wieder. Ich glaube, ich bin ein Telefon, romantisches, kleines Telefon. Telefon. Die Musik der Hamburger Band Palais Schaumburg wurde immer wieder als Dada-Pop bezeichnet. Ihr Sänger Holger Hiller hat jedenfalls seinen Duchamp verstanden. Über Dada habe ich einiges gelesen, nachdem viele meinten, ich sei dadurch beeinflusst. Ich las zum Beispiel Interviews mit Marcel Duchamp, die ich immer ganz sympathisch fand. Dabei blieben einige seiner Sätze bei mir hängen. Zum Beispiel, der kreative Akt wird nicht nur vom Künstler geschaffen. Die Außenwelt fügt ihren Beitrag hinzu. Der kreative Akt wird nicht nur vom Künstler geschaffen, die Außenwelt fügt ihren Beitrag hinzu. Ein Satz, den avancierte Popkünstlerinnen und Künstler heute auch sofort unterschreiben würden. Und formuliert hat ihn der Visionär Marcel Duchamp, der heute vor 50 Jahren gestorben ist und viele Spuren im Pop hinterlassen hat, wie wir gerade von Klaus Walter gehört haben. Und ganz zum Schluss in seinem Beitrag haben wir Holger Hiller gehört, einen der Mitbegründer von Palais Schaumburg, und ein anderer, Thomas Fehlmann, ist heute im Gespräch in der Tonart am Nachmittag ab 16:30 hier im Deutschlandfunk Kultur.